Diskussion. Konsum und Plastikmüll gehen Hand in Hand. Das muss auch so sein. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Sorge um die Umwelt. Mittel zur Reduzierung von Plastikmüll. Verantwortung von Konsumenten und Lebensmittelketten. Wegwerfprodukte und Verpackung. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Das muss nicht so sein. Ganz im Gegenteil. Der Plastikmüll muss eindeutig reduziert werden. So kann sich die Plastikproduktion in den nächsten Jahren nochmals verdoppeln. Wir sehen jetzt schon Müll um uns herum, in der Landschaft liegen, sogar in den Weltmeeren. Mülltrennung hilft da nichts. Verpackungen aus der gelben Tonne werden nicht recycelt, sondern enden in Müllverbrennungskraftwerken. Es wäre besser, das Plastik ganz zu vermeiden, als so enorme Mengen zu verbrennen. Dass Plastik erfunden wurde, war ein großer Fortschritt für die Menschheit. Es ist ein extrem nützliches Material, hat wenig Gewicht, ist preiswert und beliebig formbar. Geben Sie es ruhig zu. Nützlich, aber um welchen Preis? Müll ist überall da, sogar fernab von der menschlichen Zivilisation in den Meeren am Polarkreis. Bald werden wir mehr Plastik in den Ozeanen haben als Fische. Tiere können es von Nahrung nicht unterscheiden. Für Fische ist es lebensgefährlich. Kunststoff in den Meeren besteht aus winzigen Teilen, die schließlich in die menschliche Nahrungskette gelangen. Es ist unmöglich, die Meere völlig sauber zu bekommen. Aber wir können jetzt schon damit aufhören, immer mehr Müll hineinzuleiten. Ich trinke morgens meinen Kaffee im Plastikbecher. So ist es für mich unterwegs am einfachsten. Auch die Einwegteller im Schnellrestaurants finde ich toll. Ich dagegen verzichte auf Einwegplastik und versuche, mit Mehrwegflaschen herumzulaufen und sie unterwegs aufzufüllen. Wenn Restaurants keine Strohhalme und Getränke in Plastikbechern anbieten würden, könnte der Plastikmüll reduziert werden. Sonst werden nur die Müllberge wachsen. Die Verbraucher sind sich dieses Problem überhaupt nicht bewusst. Sie halten Verpackung für schön und wichtig. Würden Sie etwa Seife ohne Verpackung kaufen? Ich kann einfach nicht begreifen, warum im Supermarkt Äpfel in Plastik eingepackt und die Zahncreme in einer Umverpackung verkauft werden. Nahrungsmittelkonzerne, die Erfrischungsgetränke herstellen, gehören zu den größten Produzenten von Plastikmüll. Länder können doch für das Verbot von Plastikwegwerfprodukten stimmen. Dafür gibt es schon gute Beispiele. Und ich als Verbraucher kann etwas gegen Plastik tun, indem ich solche Waren nicht kaufe.